Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Bundeskartellamt macht sich bereit. Bereit zum Kampf gegen einen der größten Konzerne der Welt. Man kritisiert die Art und Weise, wie Facebook persönliche Daten sammelt und verwertet, spricht von einem möglichen Missbrauch der Marktmacht. Fakt ist, Konzerne wie Facebook saugen alle Daten auf, die sie bekommen können. Es gibt aber eine EU-Verordnung, die festlegt, dass beispielsweise Facebook den Nutzern Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten geben muss. Das gilt natürlich nicht nur für Facebook, sondern auch für Firmen, denen wir vielleicht noch bereitwilliger unsere Daten geben. Anbieter wie dem Filmstreaming-Dienst Netflix oder Spotify, einer schwedischen Musikplattform. Bleiben wir mal bei Spotify. Musikstreaming ist schon lange kein Nischenfaktor mehr. 2016 hat die amerikanische Musikindustrie mehr als die Hälfte ihres Umsatzes durch Streaming gemacht. Fast 4 Milliarden Dollar, Tendenz steigend. Marken wie Spotify werden also immer wichtiger, aber was wissen sie alles über einen ihrer typischen Nutzer? Über Menschen wie unseren Reporter Gregor Schmalzried. Party. Ein bisschen schockt es mich schon. Aber dieses Lied habe ich 2017 anscheinend öfter gehört als irgendein anderes. So Fresh von der schwedischen Popband Death Team. Es steht an erster Stelle einer persönlichen Playlist, die der Musikstreaming-Dienst Spotify mit zu jedem Jahresende erstellt. Darauf sind die 100 Titel, die ich im Jahr am meisten gehört habe. Es ist eine Art Playlist-Kreislauf, denn viele der Songs, inklusive der Nummer 1, habe ich erst durch das Portal kennengelernt. Dafür sorgen die zahlreichen wöchentlich aktualisierten Playlists, die man mir aufs Handy schaufelt. Die sind genau danach organisiert, was der Algorithmus für meinen Musikgeschmack hält. Das Empfehlungssystem von Plattformen wie Spotify, Deezer oder Apple Music ist einfach erklärt. Alle Titel, die ich höre, werden automatisch analysiert und zu einem Hörerprofil umgewandelt. Dieses Profil wird dann mit anderen Nutzern verglichen, denn was anderen Hörern mit meinem Geschmack gefällt, gefällt vielleicht auch mir und andersherum. Das Empfehlungs- und Analysesystem, das auf den Servern des Streaming-Anbieters läuft, ist für Außenstehende kaum durchschaubar, aber auf einen kleinen Teil davon habe ich Zugriff. Auf meinen nämlich. Ich schicke also eine Anfrage an den Support und ein paar Wochen später landet ein PDF-Dokument in meinem E-Mail-Postfach. Darin aufgelistet ein kompletter Überblick über meinen Musikkonsum und eine Menge große Zahlen. 5 Jahre, 332 Seiten, 31.167 gespielte Songs. Das ist bis jetzt meine Bilanz. Jeder angehörte Titel hat eine eigene Zeile in der Tabelle und beim Überfliegen erkenne ich schnell, dass mein Musikgeschmack für den Algorithmus eine kleine Herausforderung sein muss. Da ist fluffiger Pop neben experimenteller Elektronik, Radiohead neben Taylor Swift, abends ein Album melancholische Klaviermusik, morgens leicht veralteter Deutschrap. Ich behalte da kaum selbst den Überblick, aber vielleicht fällt es dem Algorithmus leichter. Denn Spotify hat weit mehr Informationen zur Verfügung, als nur welche Songs ich gehört habe. Nämlich Zeit und Datum, IP-Adresse und Standort, Online- oder Offline-Status, Shuffle-Modus an oder aus, Betriebssystem und Gerät, Titel ausgespielt oder nicht, Kontext. Besonders wichtig sind die letzten beiden Daten. Ob ein Titel ausgespielt wurde oder nicht, verrät nämlich genau, bei welchen Songs ich vorzeitig ausgestiegen bin und welche mir bis zum Schluss gefallen haben. Ich erkenne, dass ich über die Hälfte meiner Songs nicht bis zum Ende schaffe und damit bin ich nicht allein. Spotify-Mitarbeiter Paul Lamer hat auf seinem Blog selbst eine kleine Studie dazu veröffentlicht. Sein Ergebnis? 25% aller Titel, die auf Spotify begonnen werden, werden in den ersten 5 Sekunden abgebrochen. Und das wissen auch die Produzenten moderner Popmusik. Was zum Beispiel das hier erklärt. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. Justin Bieber's Love Yourself ist in den amerikanischen Billboard-Charts der Nummer 1 Song des Jahres 2016 gewesen. Und er beginnt direkt mit der Stimme des Sängers. Kein Intro, keine Zeit, in der potenzielle Hörer sich langweilen und weiterskippen könnte. 20 Jahre vorher klang der Anfang des erfolgreichsten Lieds des Jahres noch so. That's What Friends Are For von Dionne Warwick genehmigt sich zu Beginn erst einmal 15 Sekunden Mundharmonika. Heute undenkbar. Die Skip-Taste sitzt fest im Kopf des Produzenten verankert und ist für jede kreative Entscheidung mitverantwortlich. Denn jedes Mal, wenn jemand einen Titel in den ersten 30 Sekunden skippt, geht für den Künstler Geld verloren. Das verändert die Art, wie Musik geschrieben wird, wie auch eine Untersuchung der Ohio State University zeigt. Mitte der 80er Jahre war das durchschnittliche Pop-Intro 20 Sekunden lang. Heute 5 Sekunden. Und nicht nur das Intro hat es in der Popmusik zurzeit schwer. Auch das Format des Musikalbums ist in Gefahr, denn das, was Spotify in der Spalte Kontext erfasst, verrät, ob ich einen Song als Teil eines Albums oder einer Playlist höre. Und Playlisten werden immer wichtiger. Um möglichst gut in ihnen vertreten zu sein, lohnen sich regelmäßige neue Singles oft mehr als ein Longplayer. Viele große US-Bands wie The Chainsmokers oder One Republic setzen mittlerweile fast nur noch auf Singles und EPs. Und selbst Death Team, meine eher kleine persönliche Nummer 1 2017, hat trotz moderatem Streaming-Erfolg noch kein Debütalbum geplant. Die Musikindustrie ist im Umbruch. Wieder einmal. Nur habe ich jetzt das Gefühl, für diese neueste Entwicklung irgendwie mit meinen Daten selbst verantwortlich zu sein. Als Nutzer eines Streamingdienstes habe ich vielleicht tatsächlich eine Art Verantwortung. Und sei es nur das zu hören, von dem ich will, dass es in Zukunft auch noch existiert. Sagt Zeitfragenautor Gregor Schmalz-Ried. Der Mensch als Währung, das gilt noch viel mehr bei den Dating-Apps. Der wohl bekannteste Anbieter ist Tinder. Da laden Menschen ihre Profile hoch, können auf dem Display nach links wischen, wenn sie jemanden anhand des Fotos als weniger interessant bewerten und nach rechts, wenn sie jemanden wahnsinnig attraktiv finden. Finden sich beide Menschen toll, gibt es ein sogenanntes Match. 2016 gab es insgesamt 26 Millionen dieser Matches. Bei Tinder melden sich die Nutzerinnen und Nutzer über ihr Facebook-Profil an und das heißt, dass sie ja doch ziemlich empfindliche Daten auch an Facebook übermitteln. Was Facebook davon hat, erklärt uns der Chefredakteur von netzpolitik.org, Markus Beckedahl. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was für Daten-Dating-Apps wie Tinder, Happn, Bumble oder Grindr von den Nutzerinnen und Nutzern erheben. Ja, diese Plattformen erheben so viele Daten wie möglich. Das sind erstmal so klassische Verbindungsdaten, das heißt, von wo gehen Sie gerade oder nutzen Sie gerade die Plattform? Welches Handy haben Sie? Wie lange sind Sie schon da? Welche Kontakte haben Sie dort? Und dann gibt es natürlich viele Daten, die wir dann sehr bewusst hinterlassen, unsere sexuellen Vorlieben eingeben beziehungsweise uns für andere interessieren. Und mit jedem Klick hinterlassen wir quasi ein Datenmerkmal mehr. Bleiben wir mal bei Dating-Apps wie Tinder. Facebook bekommt ja meistens diese Daten. Die wissen dann, welche Präferenzen Menschen haben, ob die auf dicke, dünne stehen, schwarzhaarige, brünette Menschen. Was hat denn Facebook von diesen Daten? Facebook hätte gern so viele Daten wie möglich und ist natürlich auch sicherlich glücklich, dass viele andere Plattformen die eigene Facebook-Plattform als Datenbasis verwenden. Weil das Geschäftsmodell von Facebook ist, möglichst gute Werbung oder sagen wir mal, das Geschäftsmodell von Facebook ist, Werbeplätze zu verkaufen und das möglichst zugeschnitten auf bestimmte Zielgruppen. Um rauszufinden, zu welcher Zielgruppe Sie gehören könnten, braucht Facebook so viele Daten wie möglich, um sie ja so genau wie möglich irgendwo einzuordnen. Es geht auf der einen Seite natürlich um Werbung, aber was ist denn, wenn diese Daten aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel Staaten, Regimen in die Hände fallen? Ja, es gibt verschiedenste Szenarien, was mit diesen Daten passieren kann. Wir wissen seit den Edward Snowden-Enthüllungen, dass über Geheimgerichte und Geheimgesetze in den USA Sicherheitsbehörden, die Geheimdienste dort, die NSA und Co., direkten Zugriff auf die Datenbanken haben, damit auch direkten Zugriff auf potenzielle sexuelle Vorlieben von sehr vielen Dating-Plattform-Nutzern, die denken, sie haben ihre Daten dann nur bei Grindr oder Tinder hinterlassen, werden aber auch gleichzeitig bei Facebook hinterlassen. Wir kennen andere Szenarien, wie beispielsweise von Yahoo, denen Milliarden Nutzerkonten abhanden gekommen sind. Das heißt, es gibt im Internet mittlerweile ein detailliertes Nutzerverzeichnis von früheren Yahoo-Nutzern oder aktuellen Yahoo-Nutzern inklusive Passwörtern und E-Mail-Adressen, die auch andersweitig verwendet werden können. Jetzt kann man sich Dating-Apps ja nicht einfach wieder wegwünschen. Die gehören für viele Menschen einfach zu ihrem Alltag dazu. Wie kann man denn diese Dinger nutzen, ohne zu viel von sich preiszugeben? Das ist natürlich sehr schwierig, weil es in die Sache eingebaut, dass diese Plattformen am besten funktionieren, wenn sie am meisten von sich preisgeben, wenn sie mit speziellen Vorlieben, sexuellen Vorlieben auf so einer Plattform aktiv sind und sie kommunizieren ihre sexuellen Vorlieben aber nicht, dann kriegen sie nicht so gut gleichgesinnte Partner, als wenn sie möglichst viele Informationen von sich preisgeben. Das ist also im Endeffekt immer so eine eigene Ermessenssache, inwiefern man tatsächlich so einen Dienst richtig ausnutzen, ausreizen will oder inwiefern man seine eigenen Daten lieber geschützt haben will und dann mit angezogener Handbremse sozusagen so einen Datendienst nutzt. Markus Beckedahl über Dating-Apps als Datensammler. Tinder ist gerade 5 Jahre alt geworden und dennoch den Umgang mit dieser App müssen wir noch lernen, denn Dating-Apps sind für Millionen von Menschen weltweit zu täglichen Begleitern geworden. Zugeben will das von den Userinnen und Usern aber irgendwie kaum jemand zurecht. Die Autorin Sarah Berger findet den Diskurs über Tinder und Co. etwas schief und fragt sich, wie verkauft sich das selbst? Ein Essay. Online-Dating ist in den wenigen Jahren der digitalen Revolution von der Mega-Creep-Veranstaltung zum schnellen Lieferservice für Sex avanciert. So die mediale Berichterstattung. Es wurden zahlreiche Artikel geschrieben, Einspieler produziert, Diskussionsrunden geführt, die das Für und Wider dieser Veräußerung des Selbst unter kapitalistischen Prinzipien ausleuchten. Nicht selten ist die Sprache von der Sex-App, fällt das Gespräch auf Tinder. Ein Kichern geht durch die Runde. Alle Anwesenden schauen verschämt auf den Boden. Niemand will so richtig zugeben, die App zu nutzen. Ähnlich peinlich wie das Kaufen von Kondomen. Über 1 Million Menschen sind im deutschsprachigen Raum bei der App angemeldet und verwenden sie regelmäßig. Und wären sich all diese Nutzer einig darüber, dass dieses Tinder ausschließlich dem Zugang zu schnellem, unverbindlichen Sex dienlich ist, gäbe es keinen Gesprächsstoff. Über Swinger-Webseiten gibt es zumindest nur wenig Berichterstattung und Auseinandersetzung darüber, ob diese Art von Austausch und Begegnung nun die Ursache der Generation bindungsunfähig sei oder ob sie ein Bedürfnis befriedige, welches seit eh und jedem Menschen inne ist. Die Frage also, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ein Stöhnen geht durch das Gehirn. Ach, schon wieder ein Beitrag über Tinder und Online-Dating. Ist das Thema nicht längst durch? Sind wir uns nicht alle darüber einig, dass das Kennenlernen im Internet dem schnellen Sex nützt und echte Liebe nur im Supermarkt passiert beim zufälligen sich gegenseitig anrempeln? Eine Frage hätte ich dann aber doch noch. Wie schafft es eine verhältnismäßig junge und in ihrem Umgang und Auswirkungen bisher kaum erforschte App so nachhaltig zu polarisieren? Entweder dafür sein und die damit einhergehende innere Leere, das Verkaufen seiner selbst, mitnehmen? Oder mit aller kulturpessimistischer Kraft dagegen sein? Denn eigentlich nutzt ja sowieso niemand diese App zum Finden einer ernsthaften Partnerschaft. Verhält es sich nicht vielmehr so, dass eine Social-Media-App immer nur so gut ist wie ihre Nutzer? Dafür steht zumindest das Sozial in den sozialen Medien. Zwar sind die Nutzer dem Design und der je spezifischen Funktion ausgeliefert, dennoch gestalten sie den Umgang selbst, entscheiden also, welche Bilder sie hochladen, welche Texte sie veröffentlichen, mit welchen Usern sie interagieren. Geht es vielleicht bei den Vorurteilen gar um das Bedürfnis selbst? Wünschen wir uns eine Sex-App? Also auch ein unkomplizierteres, unverkrampfteres Verhältnis dazu? Kein gezwungenes Wegschauen beim Kauf der Kondome, kein peinlich berührt sein, wenn das Gespräch mal wieder auf Tinder fällt? Wird über ein Bedürfnis geredet, dessen Ausleben ausbleibt? Fell in love oder über Liebe fallen? An Tinder crashen gleich mehrere Lebens- bzw. Daseinsentwürfe und, freundlich gesagt, Liebeskonzepte in, auf und gegeneinander. Die freie Liebe gegen das heteronormativ geschlossene Beziehungsmodell, die schnelle Zwanglosigkeit gegen die Beziehungsarbeit, das Schnelllebige gegen das Langwierige, das Oberflächliche gegen das Tiefe, das Bedingungslose gegen das Sich-Verkaufen. Die App steht exemplarisch für die emotionale Entleerung des Menschen, das Embodiment auf Grundlage von digitaler Kommunikation, das Sich-Verlieren zwischen Nullen und Einsen. Im digitalen Raum ist mehr möglich als im realen, solange nur die Couch nicht verlassen wird. Zum Glück gibt es Netflix. Warum also überhaupt noch sich öffnen, wenn schon gar nicht mehr die Haustür geöffnet wird? Der sogenannte Kulturpessimismus, bevor die kulturelle Gegenwart überhaupt greifbar ist. Oder anders, bevor wir sie begriffen haben. Kultur, auch die der Beziehungen, ist nicht zwangsläufig etwas, dem wir hinterherrennen müssen. Nein, theoretisch könnten wir sie auch aktiv gestalten, statt uns in Berghüttenromantiken zu verlieren und die gute alte Zeit zu sehnen. Sich also vielleicht doch mal Tinder runterladen, bevor der nächste entnervte Feldversuchartikel darüber geschrieben wird? Wenn die App eines vermag, dann unseren Narzissmus ins Kreuzverhör nehmen. Sie animiert in gleicher Weise zur Selbstdarstellung wie zur kritischen Auseinandersetzung mit der Selbstvermarktung. Honoriert wird nicht das faktische Erscheinungsbild in Kombination mit Eigenschaften und Aura, sondern die Fähigkeit, all diese Komponenten, die die Persönlichkeit ausmachen oder zumindest den Teil der Persönlichkeit, der offenbart werden soll, in Szene zu setzen. Die bereits erwähnte Veräußerung des Selbst unter kapitalistischen Bedingungen oder, um es einfacher zu sagen, das Vermögen, sich gut zu verkaufen. Aber was wird da eigentlich geh- und verkauft? Was ist die Ware, der Tauschwert und was die Bezahlung? Wie verkauft sich das selbst? Die einzelnen Komponenten scheinen sich gleich zu sein. Jeder bezahlt mit seiner Zeit und Aufmerksamkeit und bekommt die Zeit und Aufmerksamkeit des anderen. Von einem echten Verkauf kann also nicht die Rede sein. Ein wohlwollender Blick auf die Selbstvermarktung wäre, dass die Tatsache, dass bestimmte soziale Medien zur Präsentation des Selbst auffordern, auch mit sich bringt, dass erst einmal lokalisiert werden muss, wer wir sein wollen, also welchen Teil unserer Selbst wir überhaupt zur Darstellung bringen wollen. Insofern könnte diese Veräußerung des Selbst positiv gewendet als eine Verinnerlichung gelesen werden, als eine Art zu sich kommen. Schade eigentlich, dass wir so oberflächlich damit umgehen und auf der Metaebene genau diese Bewegung vollziehen, die beim Umgang mit der App so gerne kritisiert wird. Ein Essay von Sarah Berger. Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.